mit Absicht ein Tritt zum Dank. Werde dich niemals respektieren, auch wenn du meinen Hunger stillst. Werde niemals tun, was du willst, weil ich frei bin, weil ich bin. Für niemanden da als für mich allein. Weil niemand jemals mit mir möchte sein. Wenn deine Hände meine Haut berühren, spielt die Gitarre des Jenseits uns ein stummes Lied. Wieso kann uns all das Leid verführen und wir nicht einmal unsere Herzen spielen? Glück ist unbeschreiblich, denn auf Erden existiert es nicht. Wieso ist all der Jammer volle Schmerz nur noch immer hier? Glück ist eine Farbe, die niemand mischen kann. Sie ist wie die Liebe, auf einmal einfach da. An manchen Tagen spürt man dann, wie das Leben einen zu sich zieht. Vorher suchte man einfach vergeblich nach dem, was keiner finden kann. Doch wenn der Phantomschmerz die Oberhand gewinnt und wir alle nicht mehr als Handkanne im Wind sind, dann sehe ich, wie ihr von einer Klippe springt und von Wurzeln, die aus der Wand ragen, hängt. Dann frisst ich ein Brot bis zum Tagesanbruch und es steht an der Klippe des Grauens ein Buch. Möchte man es lesen, steht darin nichts geschrieben. Quitten fallen vom Baum, denn sie haben die Wurzeln, an denen ihr hängt, durch die Erde getrieben. Fallen fühlt sich leicht an, das Aufkommen fällt schwer. Wir haben alle vernommen und bleiben für immer hier. Die Langeweile frisst aus einem Napf den Geiz. Wir tauchen im Wasser und das Buch der Traurigkeit mit uns. Trauer ist bloß halb so wirksam wie die Schuld. Die Menschheit hält weiter aus mit Geduld. Gerechtes Handeln bleibt weiter aus. Tauchen tiefer und tiefer und finden dort ein Muschelhaus. Wir tauchen hinein und finden nichts darin. Es gab einen Grund, weshalb ich aufgewacht bin. Ich danke dir nicht für das, was du getan hast. Es ist eine Schande, dass du überlebt hast. Es ist eine Schande, dass du überlebt hast. Die Schublade meiner Weisheit, Quellen über vor Hass. Denn was ich über dich weiß, wäre ohne dein Zutun schon vor Monaten verblasst. Denn was ich über dich weiß, wäre ohne dein Zutun schon vor Monaten verblasst. Und ich bin frei von dir und frei von mir. Frei von Zwängen und niemand hier besäße die Macht, mich wieder einzufangen. Denn es ist ein unmögliches, unmögliches Unterfangen. Ich bin eine freie Persönlichkeit. Ich bin der Reiter der Gerechtigkeit. Mein Pferd starb 100 Tode bereits, doch trägt es mich weiter, ob kalt oder heiß.